Zock in das Ding, in mein Hals, der tut mir weh, mein Hals, der tut mir weh. Und wenn ich eins getrunken hab, ich besser das mir gern. Und wenn ich eins getrunken hab, ich besser das mir gern. Raus, raus, raus, hab es doch getrunken, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Das Unterteil von Gläschen muss oben stehen. Das Unterteil von Gläschen muss oben stehen. Essen und das Trinken, das schmeckt auf alles halt gut, das schmeckt auf alles halt gut. Das fließt ein reiger Bauer sein, der uns ernähren tut. Das fließt ein reiger Bauer sein, das uns ernähren tut. Raus, raus, raus, hab es doch getrunken, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Das Unterteil vom Gläschen muss oben stehen. Das Unterteil vom Gläschen muss oben stehen. Morgen ein Glas Champagner, weil das spielt auch ein Glasspiel, das spielt auch ein Glasspiel. Und abend, wenn ich bei den Mädchen komm, heut Abend was passiert. Und abend, wenn ich bei den Mädchen komm, heut Abend was passiert. Raus, raus, raus, alles doch getrunken.